Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Look at the beautiful heart that Peter expresses of caring so tenderly for the sheep. Schau dir dieses schöne Herz an, das Petrus zum Ausdruck bringt, der sich so zärtlich um die Schafe kümmert. Look, Schau. he tells the leaders of the church a very clear instruction. Er gibt den Leitern der Gemeinde eine sehr klare Anweisung. Number one, be compassionate. Nummer eins, seid barmherzig. That means if you're a leader and you're not compassionate, you're disqualified. Das bedeutet, wenn du ein Leiter bist und nicht barmherzig bist, bist du disqualifiziert. Leaders need to have the heart of Jesus. Leiter müssen das Herz Jesu haben. The secondly is telling them to tenderly care and feed them. Als zweites sagt er ihnen, dass sie sich liebevoll um sie kümmern und sie versorgen sollen. Look what he says next. Schau, was er als nächstes sagt. For you have the responsibility to guide, protect and oversee. Denn ihr habt die Verantwortung, sie zu leiten, zu schützen und zu beaufsichtigen. In my understanding, how leadership needs to work inside of the church has been expressed very clear. Nach meinem Verständnis wurde die Art und Weise, wie Leiterschaft in der Gemeinde funktionieren muss, sehr klar formuliert. I mean, didn't Jesus take his own apostles aside and told them how they need to be leaders? Hat nicht Jesus selbst seine eigenen Apostel zur Seite genommen und ihnen gesagt, welche Leiter sie sein müssen? He said, do not do it like the world does it. Er sagte, macht es nicht so, wie die Welt es macht. And here Peter, again, we see it's very different to any leadership we've seen in this world. Und hier sagt es Petrus auch nochmal, wir sehen eine Leiterschaft, die ganz anders ist, als wir es in dieser Welt kennen. So, you know, when he says you have the responsibility to guide, he didn't say you have the responsibility to control. Wenn er also sagt, dass sie die Verantwortung haben zu leiten, dann meint er nicht, dass sie die Verantwortung haben zu kontrollieren. It doesn't mean you have the responsibility to make sure that people go where you guide them. Das bedeutet nicht, dass du dafür verantwortlich bist, dass die Menschen dorthin gehen, wohin du sie führst. No, somebody who guides walks ahead and then lets the other follow. Nein, jemand, der führt, geht voraus und lässt die anderen folgen. So a true leader has the responsibility to guide the people by good example, by the way they live their lives. Ein wahrer, echter Leiter hat die Verantwortung, den Menschen ein gutes Vorbild zu sein, durch die Art, wie er sein Leben lebt. But unfortunately, many leaders think it's their responsibility to make sure people do exactly what they want them to do. Leider denken viele Leiter, es sei ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Leute genau das tun, was sie wollen. That's not guiding. Das ist keine Führung. Then he says you need to protect them. Dann sagt er, dass sie sie beschützen müssen. Well, I thought Jesus protects his people. Nun, ich dachte, Jesus beschützt seine Leute. Well, Reinhard, you yourself taught that our lives are hidden with God in Christ Jesus. Reinhard, du selbst hast gelehrt, dass unser Leben bei Gott in Christus Jesus verborgen ist. Here the Bible says leaders are supposed to protect. Wenn die Bibel sagt, dass Leiter beschützen sollen, I believe they should. dann glaube ich, sollten sie das tun. You see, once you understand a true role of a Christian leader, Wenn du die wahre Rolle eines christlichen Leiters verstehst, he considers himself like an older brother. dann sieht sich ein Leiter als älteren Bruder. Not somebody who is above the people. Nicht als jemanden, der über den Menschen steht. So the older brother protects the little brother. Der große Bruder schützt den kleinen Bruder. And I think if we would really understand this and capture the heart of Jesus, Wenn wir das wirklich verstehen und das Herz Jesu erfassen, we could save a lot of young Christians from a lot of difficult moments. können wir viele junge Christen vor vielen schwierigen Momenten bewahren. Protecting doesn't mean that you make sure they never face difficult situations. Beschützen heißt nicht, dass du dafür sorgst, dass sie nie in schwierige Situationen kommen. Because difficult situations many times are here to make us grow. Denn schwierige Situationen sind oft dazu da, uns wachsen zu lassen. In fact, even Peter said suffering is part of our lives. Sogar Petrus sagt, dass Leid Teil unseres Lebens ist. You know, if I look at my own life, Wenn ich mein eigenes Leben betrachte, do you know what I needed more protection from than any other thing? weißt du, wovor ich mehr Schutz brauchte als vor irgendetwas anderem? Myself. Vor mir selbst. I didn't need protection from the devil is defeated. Ich brauchte keinen Schutz vor dem Teufel, denn der Teufel ist besiegt. I needed protection from myself. Ich brauchte Schutz vor mir selbst. To learn to stay close to Jesus, not make stupid choices. Ich musste lernen, ganz nahe bei Jesus zu bleiben, um keine dummen Entscheidungen zu treffen. to protect myself by not being careless with money. Mich selbst zu schützen, damit ich nicht leichtsinnig mit Geld umgehe. By not taking sin lightly. Damit ich die Sünde nicht auf die leichte Schulter nehme. And in my life there were leaders who protected me from myself becoming arrogant and making stupid decisions. In meinem Leben gab es Leiter, die mich davor beschützt haben, arrogant zu werden und dumme Entscheidungen zu treffen. Not making sure that I'm not to do what I want to do. Sie verhinderten nicht, dass ich tue, was ich tun will. But make sure they give me the wisdom to protect me from decisions that I would have made in my ignorance. Aber sie gaben mir die Weisheit, mich vor Entscheidungen zu schützen, die ich in meiner Unwissenheit getroffen hätte. And I believe that's what leaders protect. Ich glaube, so sollen Leiter beschützen. But then he also said that leaders are supposed to oversee. Dann sagt er, dass Leiter auch die Aufgabe haben, zu beaufsichtigen. Overseeing, it's really interesting what the word means in the Greek. Beaufsichtigen. Es ist wirklich interessant, was das Wort im Griechischen bedeutet. It means to carefully look at something. Es bedeutet, etwas sorgfältig betrachten. It means to have a look at things that if they're going right or if they're going wrong. Es bedeutet, einen Blick auf die Dinge werfen, ob sie richtig oder falsch laufen. One of the Greek meanings is to fix your eyes upon something. Eine der griechischen Bedeutungen ist, seine Augen auf etwas richten. So overseeing, in my understanding, nothing in this here talks about controlling anybody. Nach meinem Verständnis geht es hier nicht darum, jemanden zu kontrollieren. But to keep having a look at the people with a caring and tender heart. Sondern darum, die Menschen mit einem fürsorglichen und zärtlichen Herzen im Auge zu behalten. And this is something that actually every Christian should do. Das sollte eigentlich jeder Christ tun. Every Christian, after they mature, they should have this responsibility for the other brothers and sisters. Jeder Christ sollte, nachdem er gereift ist, diese Verantwortung für die anderen Brüder und Schwestern haben. So ask yourself the question. Stell dir also folgende Frage. Are you willing to guide, protect and oversee other people who come to Jesus? Bist du bereit, andere Menschen zu führen, zu beschützen und zu betreuen, nachdem sie zu Jesus gekommen sind? Not to manipulate, but to help them find a closer and more intimate walk with Jesus. Nicht um sie zu manipulieren, sondern um ihnen zu helfen, eine enge und intimere Bindung zu Jesus zu finden. Peter, who was a very impulsive person, became a very tender-hearted leader. Petrus, der ein sehr impulsiver Mensch war, wurde zu einem sehr warmherzigen Leiter. That's how all of us should become. So sollten wir alle werden. See you tomorrow. Wir sehen uns morgen.